Schreiben Sie. Aktennotiz zum Abschluss des Verfahrens Josef Kalteis. Geheime Reichssache. Absatz. Eine Begnadigung des Verurteilten ist abzulehnen. Die Vollstreckung des Urteils ohne Verzug ist im Gefängnis Stadelheim durchzuführen. Eine öffentliche Bekanntmachung ist unerwünscht. Absatz. Erläuterung. Zahlreiche Verbrechen dieser Art wurden seit Beginn der 30er Jahre aktenkundig. Solche Taten konnten nur auf dem maroden Nährboden der Weimarer Republik gedeihen. Die Demokratie, ein Krebsgeschwür, eine Brutstätte asozialer Elemente. Aber dass diese Taten selbst nach der Machtergreifung nicht abnahmen und unsere treuen Volksgenossen weiter beunruhigen und verunsichern, können wir nicht hinnehmen. Die deutsche Volksgemeinschaft ist gesund und soll auch weiterhin gesund bleiben. Volksschädlinge wie dieser sind deshalb aus ihr zu entfernen. Absatz. Da es sich bei dem Täter um einen Volksdeutschen, einen Arier, zudem noch Mitglied der NSDAP handelt, sind eine umgehende Vollstreckung des Urteils und absolutes Stillschweigen erforderlich. Von Mitteilungen in volksdeutschen Presseorganen sowie dem völkischen Beobachter ist abzusehen. Das eingereichte Gnadengesuch wird abgewiesen. Eine Sicherheitsverwahrung und Umerziehung im Konzentrationslager Dachau ist abzulehnen. Absatz. Heil Hitler. München, den 29. Oktober 1939. Gezeichnet. Kalteis. Hörspiel nach dem Roman von Andrea Maria Schenkel. Nix wie weg. Weg vom Dorf. Und wenn ihr angekommen seid, du und die Maria, dann geht's ja gleich zur Lederer. Versprochen. Samstag, 3. Oktober 1931. Aber bleiben wir die nicht. Nur meine Sachen unterstellen. Was soll ja bei der? Die wird mir die gleichen Vorschriften machen wie der Vater. Wird mir sagen, was richtig ist und was falsch. Wird alles bestimmen. Freiwillig sein in München. Frei. Versprichst du es mir, Kathi? Anders versprechen brauche ich mir nicht zum Häuten. Du merkst es eh nicht, Mutter. Ich hab 1000 Kämme. Selber schuld. 1000 Schleifen und 1000 Knöpfe. Rot, blau und grün. Sogar silberne, die in der Sonne blinken. Und heut trage ich ein Perlenkragen. Den naht meine Mutter morgen auf mein neues Kleid. Ich bin eine feine Dame. Und wer bist du? Du schaust so lang in den Spiegel, bis dir der Teufel selber entgegenschaut. Wie kann mir der Teufel aus dem Spiegel entgegenschauen? Ja, schau da lang genug hinein, da wirst du schon sehen. Also jetzt gib mir den Kragen, der ist nicht für dich. Den habe ich extra aus München mitbringen müssen. Der gehört einer Kundschaft und die kauft man nimmer ab, wenn er schmutzig ist. So ein Perlenkragen werde ich auch mal tragen. Das schwöre ich dir, Mutter. Aussehen werde ich wie die Schauspielerinnen in den Filmen. Die auf den Fotografien im Schaukasten des Lichtspielhauses. Fährst du wieder nach München, Mutter? Ja, Kathi. Ich muss zu Hofmann in die Heiße Straße. Ich brauche neue Knöpfe und Garnrollen. Nimmst du mir mit? Bitte. Zur Firma Hofmann werde ich gehen. In die Heiße Straßen. Die Hofmann, die kennt mich noch. Schau, Mutter. Bring sie zurück. Sofort. Gestohlen hast du sie. Geschrieben habe ich ihr schon im Januar. Ob sie mir nicht helfen kann bei der Stelle in München. Ich kann dich nicht mehr mitnehmen, wenn du sowas machst. Garnrollen stehlen, ja, wo gibt's denn dies? Es tut mir so leid, Frau Hofmann. Die Roten gefallen mir auch am besten. Nehmen Sie das nicht so ernst, Frau Hertel. Die Kathi ist doch ein kleines Kind. Als Dienstmädchen werde ich arbeiten. Zuerst einmal. Bei einem Rechtsanwalt. Oder Künstler oder sonst einer dieser reichen Familien. Die Hofmanns werden mir helfen, ganz sicher. Die müssen doch solche Leute kennen. Feine Schuhe werde ich mir kaufen. Und seidene Strümpfe. gleich von meinem ersten Geld mache ich das. Maria, aussehen möchte ich wie eine dieser Damen aus der Stadt. Maria. Schlaf weiter, Maria. Ihr habt ihr am Rockzipfel. Aber ihr werdet schon los. Wenn wir nur erst in München sind. Der 18. Februar, das war der Faschingssamstag. Dienstbotenball beim Sedlmeier in der Wirtschaft. Immer druckvoll ist es bei denen, droben im Ballsaal. Aus der ganzen Umgebung kommen die Leute. Ist ja auch der Höhepunkt der Faschingssaison. Freilich bin ich auch hin, was denken Sie denn? Getanzt und geratscht habe ich die ganze Nacht und ein bisschen rumpussiert natürlich auch. Mit dem Franz. Was der genau macht? Kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber küssen kann der ziemlich gut. Deshalb ist es ja auch so spät oder besser gesagt so früh geworden. Magst du einen Kaffee, bevor du ins Bett gehst? 5 in der Früh war's, wie ich in die Küche rein bin. Der wird dir bestimmt gut tun. Ich habe auf den Regulator geschaut, der bei uns in der Küche hängt. Volk ans Gewehr spielt der zu jeder vollen Stunde. War ziemlich was los drüben beim Sedlmeier, weil's gar so spät dran bist. Ja, voll war's und schön wie immer. Den Franz habe ich auch getroffen. Und der hat mich heimbegleitet. So, so, der Franz. Der arbeitet doch jetzt in München. Komm, setz dich her, Mädel. So habe ich mich aufs Kanapee gesetzt und der Mutter beim Kaffeekochen zugeschaut. Na, da schau einer sich doch das einmal an. Beim Sedlmeier muss ja ziemlich zugegangen sein. Jetzt liegen die Liebespaare schon direkt vor unserem Gartenzaun, auf den Ranken im Schnee. Magda, komm mal her, schau dir das an. Wirklich? Direkt vor unserem Gartenzaun lagen 2 im Schnee. Na sowas, dass denen nicht zu kalt ist. Da, in dem Moment ist der Mann hoch. Seinen Mantel zugeknöpft und umgeschaut hat er sich. Und dann ist er in Richtung Aubing davon. Das Mädel, zuerst ist es liegen geblieben. Erst als er schon weg war, ist es mühsam aufgestanden aus dem Schnee, aufgestanden und auf unser Haus zugelaufen. Da stimmt was nicht. Schnell in die Schlappen, rein in den Mantel, raus aus dem Haus. Da ist es mir schon in die Arme gelaufen. Gerda. Ganz aufgeregt war's. Ich habe ihr die Haare aus der Stirn gewischt und ihr ins Gesicht geschaut. Was ist passiert? Am Haus hat er mich gepackt, einen Rock hochgeschoben und die Unterhosen hat er mir ausgezogen. Komm rein, in die warme Stube. Wird jetzt alles gut. Du brauchst dich nicht zu schämen. Die Wut hat mich gepackt. Darum bin ich auf mein Fahrrad und dem Kerl nachgefahren. Ich wollte den nicht so ohne weiteres davonkommen lassen. Den nicht. Der Hund hat die Gerda überfallen. Beim Zacherl oben, da ist die Frau Schreiber auf ihrem Fahrrad vor mir her. Ich bin noch schneller in die Pedale getreten. Hier ist keiner entlang gelaufen, den hätte ich sehen müssen. Drüben bei den Kräutergärten muss der abgebogen sein. Den Mann, den konnte ich nirgends sehen, aber die Lücke im Zaun, die ist mir aufgefallen. Und die Tritte im Schnee, die sah ich erst, als ich vom Rad abgestiegen bin. Der ist da durch. Durch die Lücke im Zaun haben die geführt. Das ist der Garten von der alten Glas, die ist zurzeit nicht da. Die ist bei ihrer Tochter. Hinterm Gartenhaus haben wir ihn gefunden. Mit dem Rücken stand er zu uns. Es sah so aus, als machte er sich seinen Mantel sauber, als wischte er ihn mit dem Schnee ab. Was machen Sie hier? Vorbeidrängeln wollte er sich an uns. Wegschubsen mit der Schulter und vorbeidrängeln. Bleib stehen und sagen Sie mir, was Sie hier machen. Er, der Mann, der war fast einen Kopf größer als die Schreiber. Einen Rempler gab er ihr. Die Schreiber ist nach hinten in den Schnee gestürzt und raus ist er aus dem Grundstück. Gelaufen ist er jetzt. Gelaufen, als ob der Teufel hinter ihm her wäre. Auch ich bin raus. Zurück zu meinem Radl. So schnell ich konnte. Und beim Zeiler, da hatte ich ihn dann eingeholt. Fast nicht mehr laufen konnte der. Verschwinden soll ich, hat er mich angezischt. Was ich von ihm wolle. Nichts getan hat er. Reden's doch keinen Blödsinn. Ich hab doch gesehen, was Sie gemacht haben. Drehen's um. Gehen's mit mir zur Polizei. Erwischen tun die Sie sowieso. Stur bin ich auf dem Fahrrad sitzen geblieben. Nicht aus den Augen habe ich ihn gelassen. Machen's keinen Unsinn. Kommen's mit mir mit. Da brauche ich Sie nicht dazu. Ich gehe selber zur Polizei, sagt er zu mir. Ich möchte aber mit. Ich möchte sehen, wie Sie zur Polizei gehen. Ich hab gesehen, was Sie mit dem Mädel gemacht haben. Genau in dem Augenblick. Bleib stehen. Hab ich mich zur Schreiber umgeschaut und für einen Moment den Mann aus den Augen gelassen. Einen Haken hat er geschlagen wie ein Hase. Bleib stehen. Und abgehauen ist er. noch bevor ich reagieren konnte. Rennen konnte der auf einmal wieder. Hilfe! Der haut uns jetzt ab! Die Lunge habe ich mir aus dem Leib geschrien, sodass der Schmied aus seinem Haus rausgelaufen ist, nur wegen dem Geschrei. Warum ich so laut brülle? Ob ich ganz närrisch bin, hat er mich angefahren. Halten Sie den Mann auf! Der hat ein kleines Mädchen in den Schnee gedrückt. Und der Schmied, der hat nicht mehr gefragt. Der darf nicht abhauen! Der ist dem Kerl über die Felder nachgelaufen. Der darf nicht abhauen! Ich bin dagestanden mit meinem Radl. Dagestanden nur in den Schlappen mit dem offenen Mantel. Mir war auf einmal so kalt. Februar 1939. Josef Kalteis. Geboren bin ich am 26.07.1906. Vernehmung durch den ersten Staatsanwalt. In Aubing. Verheiratet. Beginn der Vernehmung, 10.30 Uhr. Seit dem 31.12.1937. Der Name meiner Frau. Ende der Vernehmung, 15.30 Uhr. Walburga Pfafflinger. Zwei Buben. Der eine ist 3, der andere 1,5 Jahre alt. In Aubing. Hauptstraße 2. Bei der Reichsbahn als Rangierer. Die Dienstzeiten sind recht unterschiedlich, wie das halt so ist, wenn man Schicht arbeitet. Wie kommen Sie denn jetzt auf sowas? Was meinen Sie damit, wie mein Verhältnis zu meiner Frau ist? Wie soll es schon sein? Mal besser, mal schlechter. Nein, wir hatten am Samstag keinen Streit. Hat sie das gesagt? Ist schon richtig, meine Frau wollte ins Kino. Nachdem sie sich aber die Vorschau angeschaut hat, da wollte sie plötzlich heim. Sie hatte sich das Ganze wieder anders überlegt. Das kommt bei dir öfters vor. Was soll ich da schon gemacht haben? Nach Hause habe ich sie halt gebracht, bei ihr geblieben bin ich aber nicht. Ich war noch nicht müde, bin raus. Von Glas Bier rüber zum Schmied. Der Gasthausschmied. So 3 dunkle Bier werde ich schon getrunken haben. In der Wirtschaft, da traf ich dann einen Bekannten, der könnte das bestätigen. Ich kenne den nur als Kurt. Kurt, aber wie noch? Keine Ahnung. Da müssen Sie den Schmiedwirt fragen. Mit dem Kurt bin ich dann zum Huber. Ins Wirtshaus zum Huber. So gegen 12. Beim Huber, da habe ich den Adler getroffen. 2-3 Helle werden da schon gewesen sein. Vielleicht auch ein paar Schnäpse. Der Adler, der wollte zum Sedlmeier. Tolle Weiber gibt's da. Recht hatte er, der Adler, beim Sedlmeier ging's erst richtig los. So, die 10 Schnäpse habe ich da schon getrunken und ein paar Bier. Wenn die Stimmung gut ist, warum denn nicht? Erst auf dem Heimweg habe ich gemerkt, dass ich schon ziemlich dicht war. Den Adler habe ich aber trotzdem noch nach Hause begleitet. Der hat fast nicht mehr stehen können, geschweige denn gehen. Auf dem Rückweg ist mir dann schlecht geworden. Die viele frische Luft. Ich habe gekotzt und mich erst eine Zeit lang in den Schnee hocken müssen. Und wie es mir dann wieder besser ging, dann bin ich weiter Richtung Aubing. Heim wollte ich. Und meinen Rausch ausschlafen. Kurz vor Aubing ist mir dieses Mädchen über den Weg gelaufen. Eine Milchkanne hat's getragen. Und grüß Gott, hat's gesagt. Ich bin ein Stück neben mir hergelaufen. Unterhalten haben wir uns. Alles ganz harmlos. Ein nettes Mädel war das. Und so freundlich. Da habe ich sie dann gepackt. Mit meinen Händen habe ich ihr um den Hals gegriffen und sie in den Schnee gedrückt. An alles Weitere kann ich mich nicht erinnern. Warum sollte ich sie anlügen? Ich habe doch an dem Abend ganz schön was getrunken. Nüchtern hätte ich die doch nie gepackt. Nie hätte ich sowas getan. Bin doch ein verheirateter Mann. Ich habe Kinder. Wenn Sie sagen, ich habe ihr die Hose heruntergerissen, dann wird das schon stimmen. Genau kann ich mich aber nicht mehr erinnern. Bin erst wieder zu mir gekommen, als ich fertig war. Erinnern kann ich mich erst wieder, dass ich aus dem Schnee aufgestanden und davongelaufen bin. Heim wollte ich. Wohin denn sonst? Da sind mir die beiden Frauen mit dem Rad nachgefahren. Nicht in Ruhe haben sie mich gelassen, diese Weiber. Zuvor bin ich noch in einen Garten rein, zum Bieseln. Und da sind sie dann plötzlich hinter mir gestanden. Der eine, der habe ich einen Rempler gegeben, was hätte ich auch machen können, und die andere, die ist immer mit dem Fahrrad hinter mir her. Dauernd auf mich eingeredet hat sie, ich soll mich der Polizei stellen. Nicht losgeworden bin ich die. Keine Ruhe hat die mir gelassen. Kann immer denken, habe ich können bei dem Gekeife. So bin ich dann über die Wiesen, weil ich es nicht mehr habe aushalten können. Dort haben mich die Gendarmen ja danach festgenommen. Na, ich habe sowas noch nie gemacht. Mit diesen anderen Fällen habe ich nichts zu schaffen. Was glauben Sie denn? Die Begrüßung. Ein kurzer, knapper Handschlag. Mehr nicht. Ich mag einen Tee, Tante. Sonntag, 4. Oktober 1931. Und du, Kathi? Die Tasse. Nur mit dem Zeigefinger und dem Daumen werde ich sie halten. Den kleinen Finger abgespreizt. Wie auf den Bildern in den Magazinen. Wie eine feine Dame. Willst du nicht die Kappe abnehmen? Die feinen Damen haben immer ihre Hüte auf beim Tee. Und wo übernachtest du, Kathi? Platz habe ich nur für die Maria. Die kann auf dem Kanapee in der Küche schlafen. Und die Kammer, Tante? Die ist vermietet, an einen Zimmerherrn. Ich weiß schon, wo ich hingehe. Zu einer Bekannten in die Ickstadtstraßen. Der Bösel Anna. Bei der kann ich bleiben. Weißt du denn, wo die ist, die Ickstadtstraße? Eine Stelle werde ich mir suchen und nie mehr aufs Land zurückkehren. Eine Stadtdame will ich werden. Ja, Kathi, wie geht's dir? Komm doch herein. Was machst du denn in München? Das Glück liegt auf der Straße. Ich muss mich nur bücken. Mutter, das ist die Kathi aus Wollenzach. Eine Stelle sucht sie in München und einen Platz zum Schlafen bräuchte sie halt. Jetzt für den Anfang. In der Wohnung ist kein Platz. Die Kammer ist vermietet an das Fräulein Stegmeier. Die Stegmeier, die ist doch für ein paar Tage verreist. Da kann die Kathi doch die nächsten Nächte hier bleiben. Auf der Straße kann sie doch nicht schlafen. Aber nur für die nächsten Tage. Danach muss sie sich dann was anderes suchen. Kommst nachher mit zum Soller ins Tal? Ist doch dumm, hier bei der Mutter den ganzen Abend herumzusitzen. Meine Frau, die Walburger, die kommt aus demselben Ort wie ich auch, von Aubing ist die. Ihr Vater, der ist auch bei der Reichsbahn, genau wie ich. Wann genau ich sie kennengelernt habe, das kann ich mir gar nicht mehr erinnern. Eines Abends, ich war in der Wirtschaft zum Dämmershoppen. Wie ich heimgegangen bin, ist auf dem Weg direkt vor mir ein Mädchen gegangen. Irgendwie ist sie mir bekannt vorgekommen. Bin ich halt ein bisschen schneller gegangen und wie ich sie eingeholt hatte, da habe ich gesehen, dass es die Walburger war. Ob ihr etwas fehlt oder was mit ihr ist, habe ich sie gefragt. Und sie hat zu mir gesagt, dass sie allein sein will. Ein paar Wochen später habe ich sie dann beim Baden wieder gesehen. Haben uns den ganzen Nachmittag lang unterhalten. Nach Hause habe ich sie noch gebracht, weil sie doch eh in der Nachbarschaft gewohnt hat. Für den Sonntag haben wir noch etwas ausgemacht. Oder es war der Samstag. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Mit dem Radl sind wir raus in den Wald. Nach einiger Zeit haben wir eine kleine Pause gemacht, da hat sie sich neben mich gesetzt, ins Gras. unterhalten haben wir uns. Wie wir da gesessen sind, war sie es, die dann mit mir zum Schmusen angefangen hat. Aber das Schmusen, das gibt's bei mir nicht. Da habe ich mit der gescherzt, ne? Immer wilder ist sie geworden. Ich hatte den Eindruck, dass sie das Ganze gefallen hat, ehrlich. Und so habe ich halt weitergemacht. Danach habe ich sie dann ein paar Wochen nicht mehr gesehen. Erst wie sie zu mir gekommen ist und gesagt hat, dass sie schwanger ist, da habe ich sie wieder gesehen. Geheiratet haben wir, wie sie wieder schwanger war. Beim zweiten Kind. Am letzten Tag im Dezember, am 31.12.1937. Ich habe mich erkundigt. Bei einem von der Partei und beim Amt. Die haben gemeint, das Beste sei es zu heiraten, wenn ich doch eh der Vater der Kinder bin. Ich würde dann besser wegkommen. Mit den Zahlungen und so. Beim ersten Kind, da hat sie mir einmal meinen Lohn pfänden lassen, weil ich nicht rechtzeitig bezahlt hatte. Das wollte ich nicht noch einmal haben. So habe ich sie dann halt geheiratet. Geschlagen, na, geschlagen habe ich meine Frau nie. Einen kleinen Schubser werde ich ihr gegeben haben. Ich schlag keine Frauen. Wenn sie das gesagt hat, hat sie es gesagt? Hat sie gesagt, ich habe sie geschlagen? Dann ist das eine Lüge. Eine verdammte Lüge ist das dann. Immer mehr Geld wollte sie von mir haben, immer mehr. Nicht haushalten konnte sie damit. Mit 25 Reichsmark, damit kann man doch rauskommen, oder? 25 Mark in der Woche, das ist doch wirklich genug. Aber immer wollte sie mehr, immer Geld, Geld, Geld. Da habe ich ihr halt eine runtergehaut, damit sie endlich ihren Mund hält. Endlich still ist. Schneeflocken. Spürst es auch in deinem Gesicht? Hier zwackt er, wenn man's fangt. Du musst nur den Mund aufmachen. Ganz weit. Du fehlst mir, Großmutter. Auf die Scheiben? Die sind Eisblumen. Die wachsen in der Nacht von unserem Atem, wenn wir schlafen. Du hast mich gewärmt, Großmutter. Jede Nacht. Mei. Viel zu früh bist auf die Welt gekommen, Kathi. Ein Frühchen warst. Ein Buzel. Mei, nicht einmal so groß wie ein Maskrug. Da hab ich, die kleine Wurm, zu mir ins Bett gelegt und hab dich gewärmt. Und so ist es geblieben. Großmutter kommt nicht zu mir ins Bett. Sie sitzt die ganze Nacht am Fenster und starrt den Mond an. Mutter, was soll ich tun? Lass sie in Ruhe. Sie wird schon ins Bett gehen, wenn ihr kalt ist. Die ist zäh. Die wird sie nicht gleich den Tod holen. So ist es geblieben. Bis vor 4 Jahren. Du lagst da. In deinem schwarzen Sonntagskleid. Die Hände gefaltet über der Brust. Mit dem Rosenkranz. Als ob du schliefst. Du hattest die grauen Wollsocken an. Und keine Schuhe. Du lagst im Sarg und hattest keine Schuhe an. Warum? Kathi? Seitdem will ich weg. Wach auf! Raus aus dem Dorf und ein anderes Leben führen, als du es führen musstest. Steh auf. Du und Mutter. Es ist schon nach 3. Draußen scheint die Sonne. Kommst mit? Wir besuchen die Mitzi. Nehmt schon mal Platz. Bin gleich zurück, mach mich nur fertig. Zwei Gäste und Gäste und Gäste. eine Küche, ein Schlafzimmer, schöne Wohnung, hell und mitten in der Stadt. So eine werde ich mir auch mal nehmen. Von Stickereien lebt sie, die Mitzi. Aber vom Sticken alleine, da kannst du dir so eine Wohnung nicht leisten. Die bezahlt ihr Verlobter, ein feiner Herr aus Gelsenkirchen. Einen kleinen Betrieb hat er und zweimal im Jahr kommt er nach München. Ja, und hier in München, da passt der Hans auf sie auf. Musst dich halt umschauen, vielleicht findest du ja auch einen, der dir die Wohnung zahlt und auf dich aufpasst. Das mit der Wohnung wird sich schon ergeben, früher oder später. Dann habe ich endlich Platz. Nicht so wie zu Hause. Was schaust denn so? Richtiges Geißgeschau hat's aufgesetzt, die Kathi. Komm, pack dich zusammen. Wir besuchen die Gustl. Meine Schwester. Weiß, fast durchsichtig sieht sie aus. Und schwach. Das Haar ganz schütter und dünn. Noch keine 25 und sieht schon aus wie eine alte Frau. Hier, noch Zigaretten. Wieso? Steck's weg, bevor die Betschwestern kommen. 6 Betten in einem Zimmer. Und alle durch Vorhänge getrennt. Brauchst du sonst noch was? Nix wie raus hier. An die frische Luft. Ins Freie. Ich komm dich bald wieder besuchen. Versprochen. Mit einem Künstler war sie zusammen, die Gustl. Einem bekannten Maler hier in München. Recht hübsch ist sie gewesen. Nicht so elend, wie sie jetzt ist. Als Modell hat sie für den Künstler gearbeitet, als Muse. Hier beim Soller, da hat sich die Gustl nie blicken lassen. Die verkehrte in ganz anderen Kreisen. Bei denen ist der Shampoos nur so in Strömen geflossen. Geld hatten die mehr als genug. Und der Gustl, ihr Künstler, war ein ganz spezieller. Immer nackt, mit einer Feder bekleidet. Weißt du, wo der die hatte? Am Arsch hatte er die. Ein ganz perverser, wie ein Pfau am Arsch soll der die Federn getragen haben. Aber bezahlt hat er gut. Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Gelebt hat's ganz gut dabei, die Gustl. Bis sie die Syphilis gekriegt hat. Das arme Luder. Jetzt liegt's in Thalkirchen in der Dermatologie. Der Künstler hat halt auch andere Musen gehabt. Und was meinst du, wie schnell der einen Schwanz eingezogen hat? Nix mehr mit Feder und Shampoos. Ist noch ein Platz frei neben dir? Ich sag nicht nein. Bist du neu da? Ich hab dich da noch nie gesehen. Und dabei komme ich doch fast jeden Tag zum Soller. Darf ich dich zu einer Suppe einladen? An dem Tag, an dem ich dem Mädchen begegnet bin, kann ich mich genau erinnern. Es war der 29. September 1938, ein Donnerstag. Der Tag, an dem Mussolini in München war. Sowas vergisst man nicht. Meine Frau wollte in die Stadt rein, sich den Duce anschauen. Den sieht man ja nicht alle Tage. Und wenn wir Glück haben, können wir ihn im offenen Wagen Richtung Feldherrnhalle fahren sehen. Ganz auseinander war meine Lisbeth wegen dem Duce. Er ist doch so ein stattlicher Mann. Ich wäre schon auch gern mit ihr in die Stadt reingefahren, aber ich konnte nicht mit. Ich musste ausgerechnet an dem Tag meinen Kameraden, den Zimmermann, vertreten. Der Zimmermann, der sollte am Abend einen Vortrag im Luftschutzkurs halten. Er ist dann aber kurzfristig krank geworden und so bin ich halt eingesprungen. Der 29. war nochmal ein richtig schöner Sommertag. Drum bin ich mit meinem Fahrrad in der Früh los, hab meine Lisbeth noch zum Bahnhof begleitet und gleich von dort aus bin ich rüber zum Hohen Peißenberg, einen alten Kollegen besuchen. Wir waren im Garten und haben Kaffee getrunken. Seine Tochter, die ganz in der Nähe wohnt, hat uns extra einen Zwetschgenkuchen gebacken. Da hat man es schon aushalten können. Es wird so gegen 4 gewesen sein, wie ich mich auf den Rückweg gemacht habe. Kann ich Ihnen helfen? Es dürfte so beim Kilometerstein 50 gewesen sein, als ich die Frau gesehen habe. Wenige Meter vor mir lag sie, quer über den Baumstümpfen, die auf der rechten Seite der Fahrbahn gelagert waren. Ist Ihnen schlecht? Ich musste gar nicht von meinem Fahrrad absteigen, um zu sehen, dass das Mädchen völlig erschöpft war. Da kenne ich mich aus. War ich doch im Krieg in einer Sanitätseinheit. Deshalb kann ich diesen Zustand so gut beurteilen. Kann ich was für Sie tun? Neben dem Mädchen lag Ihr Fahrrad am Straßenrand. Na, danke. Es ist alles in Ordnung. Ich fühle mich nur so furchtbar müde. Ich habe Sie noch gefragt, ob Sie gestürzt sei oder einen Unfall gehabt hätte. Ich bin nicht gestürzt. Nur unglaublich müde. Sie hat jede Hilfe abgelehnt. Aber so wollte und konnte ich das Mädchen nicht allein lassen, in dem Zustand, in dem sie war. Aus Steingaden. Deshalb habe ich mich auch danach erkundigt, woher sie denn käme. Na, aus Füssen. Ja, um Gottes Willen, das sind ja an die 55 Kilometer, die sie heute schon geradelt sind. Und wo wollen sie denn heute noch hin? Nach Starnberg. Das können Sie in Ihrem augenblicklichen Zustand unmöglich schaffen. Bis Starnberg, da sind Sie ja noch an die 30 Kilometer, wenn nicht gar 35. Sie müssen was trinken. Sagen Sie ehrlich. Haben Sie was zum Trinken dabei? Ich konnte Sie doch nicht in diesem Zustand allein zurücklassen. Na? Nicht in diesem Zustand. Sie müssen was trinken, mein Kind. Einfach so am Straßenrand. Ja, und was essen? Überredet habe ich Sie deshalb, sich ein Stück von mir begleiten zu lassen. So ein Persönchen, wie Sie sind. Unterwegs habe ich mich mit ihr unterhalten. Sie erzählte mir, dass sie sich in München eine Stelle suchen wolle. Dort habe sie eine Schwester, die bereits verheiratet sei, und eine weitere Schwester, die erst vor kurzem nach München gezogen war und demnächst heirate. Beide Schwestern wolle sie bei dieser Gelegenheit auch gleich besuchen. Der einen müsse sie das Fahrrad vorbeibringen, das gehöre ihr nämlich, und bei der Hochzeit der jüngeren Schwester, da wolle sie auch dabei sein. Ihre Mutter käme auch zu der Hochzeit nach München und sie würde sich dort mit ihr treffen. Vernünftiger wär's schon gewesen, mit der Bahn zu fahren und das Fahrrad, das Gepäckstück, einfach mit zu befördern. Die Bahn konnte ich mir beim besten Willen nicht leisten. Da hätte ich mir das Geld leihen müssen. Außerdem bin ich schon mal nach München mit dem Fahrrad. Hätte mich bei Steingaden nicht dieser ekelhafte Kerl auf dem Radl verfolgt, wäre ich auch nicht so außer Atem. Die ganze Zeit ist er neben mir hergefahren. Dauernd hat er versucht, mir unter den Rock zu schauen. Angst hatte ich, der zirkt mich gleich vom Radl runter. Wie ein Närrische bin ich in die Pedale getreten und so lang geradelt, bis ich mir sicher war, der kommt nimmer hinter mir her. Wie wir in Peißenberg waren, da habe ich ihr schließlich angeboten, sie könne zu mir in die Wohnung kommen. Sich ein bisschen frisch machen und übernachten, wenn sie möchte. Sie hat es abgelehnt, weil sie noch unbedingt bis Starnberg weiterradeln wollte. Wir sind dann noch ein Stück gemeinsam gegangen. Vor meiner Wohnung habe ich mich von ihr verabschiedet. Ich bin die Regina Adelhoch, wohnhaft in Unterelleck, Gemeinde Wertach. Bäuerin im Austrag bin ich. Hergekommen bin ich, weil ich meine Tochter Kuni, Kunigunde Adelhoch, vermisse. Zuletzt gesehen habe ich sie am 28. September. In der Früh ist sie mit dem Rad rüber zu den Verwandten nach Füssen. Dort hat sie geschlafen. Sie ist dann am 29. in aller Früh aufgestanden und mit dem Fahrrad nach München gefahren. Gesagt hat sie, sie wolle sich in München nach einer Stellung umsehen. Normalerweise höre ich alle 3 bis 4 Wochen etwas von der Kuni. Aber nun sind schon fast 3 Monate vergangen und ich habe nichts von ihr gehört. Das Fahrrad, das sie dabei hatte, hätte sie eigentlich zu ihrer Schwester nach München bringen sollen. So war es abgemacht, aber auch da ist sie nie erschienen. Es muss ihr etwas zugestoßen sein. Ich mache mir solche Sorgen um das Kind und deshalb bin ich gekommen und möchte eine Vermisstenanzeige aufgeben, damit sie sie suchen und vielleicht können sie sie ja auch finden. So Gott will. An dem Tag, an dem der Mussolini in München war, an dem war ich beim Kiefernwirt in Obermenzing. Saustechen. Beim Schlachten habe ich dem geholfen. was ich da gemacht habe, das kann ich Ihnen schon erzählen. Der Hausmetzger, der bei denen in Obermenzing sticht, der fragt mich immer, ob ich helfen kann. Ich mache das gern. Wenn du eine Sau zum Stechen bringst, dann merkt ihr das, das sage ich Ihnen. Die fangen dann an zum Schreien. Da brauchst du dann ein paar Leute zum Festhalten, sonst haut dir die Sau ab. Richtig dagegen stemmen musst du dich. Du merkst, wie sich die Sau windet, wie sie versucht abzuhauen. Du hörst die Angst in ihrem Grunzen, die Todesangst. Siehst, wie sie vor lauter Angst die Augen verdreht. Der Schaum steht ihr vor dem Mund. So viel Angst hat die Sau. Mit dem Hinterlauf, der wird's angebunden. Da kommt der Metzger, mit dem Hackerl haut er der Sau auf den Schädel. Und mit dem Blatt, nicht mit der Schneide. Ping! Meistens musst du zweimal zuschlagen. Beim ersten Schlag ist die Sau erst damisch. Er schwindlig. Und beim zweiten zieht sie dann die Füße weg. Bumm. Du merkst, wie ihr die Knie einsacken und dann sticht er mit dem Messer der Sau in die Gurgel. Da, bei den Adern. Das Blut fängst dann auf in der Schüssel. Das musst dann rühren, damit es nicht klumpt. So an die 5 Minuten rührst es. Mit dem heißen Wasser musst du die Sau dann bacheln. Überbrühen. Damit du die Borsten besser abschaben kannst. Die Borsten an der Schwarte, muss ja sauber sein, die Sau. Ja, dann hebst du es raus aus dem Druck, ne, die Sau. So eine Sau ist an die 3 Zentner schwer. Auf eine Leiter legst du es und mit der Kette reibst du den Rücken und die Flanken ab. Mit der Kette gehen die Borsten am besten raus. Und was so nicht abgeht, das rasierst du mit dem Messer. Dann hängst du die Sau auf. An den Hinterläufen, mit dem Kopf nach unten. Am Geigen hängt's dann. Mit dem Messer stichst du dann ein, so von oben nach unten schneidest du die Sau so auseinander. Das ganze Ingreisch fällt dann raus. Aufpassen musst, damit du den Darm nicht anstichst. Sonst läuft der ganze Barz raus und das ist dann eine Sauerei. Ob die Sau ausgeräumt ist, dann hackst du es in der Mitte auseinander mit dem Hackel. Und die Hälften, die kannst du dann weiter zerlegen. Ja, anstrengend ist sie schon, du kommst dabei schon ins Schwitzen. Aber wenn du weißt, wie, ist das alles einfach. Na, steht die Madame auch auf? So spät ist doch gestern beim Soller gar nicht geworden. Oder war das Posieren mit dem Blonden so anstrengend? Setz dich schon her. Da, iss und trink. Montag, 5. Oktober 1931. Brauchst noch lang? Ich habe nämlich nicht ewig Zeit. Ich muss noch zum Stempeln gehen, mir meine 30 Mark von der Wohlfahrt abholen. Außerdem muss ich mit dir auch noch was besprechen. Die Mutter möchte ich nicht mehr in der Wohnung schlafen lassen. Heute kommt das Fräulein Stegmeier zurück und die bezahlt gut für ihr Zimmer. Und? Bei mir kannst nicht schlafen. Schlafe ich doch selbst bei der Mütze auf dem Kanapee, weil ich keine Bleibe hab, seit mich der Luck einfach rausgeworfen hat, das Schwein. Ja, die Mütze, die hat's gut. Tja, so einen Massel musst du erst einmal haben. Einen, der dir die Wohnung zahlt und dich aushält und einen anderen, der auf dich aufpasst. In die Marienherberge könnte es gehen. Hast 2 Mark? Ja. Dann hast du ja einen Platz zum Schlafen. Ich muss jetzt los. Ich bin die Kathi, die Tochter der Hertel aus Wolnzach. Ja, mein Gott, die Kathi bist du. Die Kathi, die die roten Garnrollen so gerne mag. Ein großes Mädchen bist geworden. Wie geht's denn zu Hause? Mutter ist immer unterwegs mit ihrem Hausierhandel. Und der Vater wird immer mürrischer. Aus dem Haus hat er mich haben wollen. Darum bin ich ja nach München. Und darum habe ich ihn ja auch geschrieben. Ja, den Brief, den habe ich bekommen. Aber bei uns ist leider keine Stelle frei. Die Zeiten sind so schlecht, da muss man es sich überlegen, ob man noch einen einstellt oder nicht. Aber umgehört habe ich mich. Und der Herr Rechtsanwalt, die gnädige Frau ist so eine gute Kundschaft von uns, Die suchen noch ein Dienstmädchen, ein Kuchelmensch, und das ist doch was für dich. Ich schreib dir gleich die Adresse auf. Eine Dienstmagd will ich nicht werden. Da hätte ich ja gleich zu Hause bleiben können. Danke für die Hilfe. Ich werde gleich bei dem Herrn Rechtsanwalt vorsprechen. Ein schöner, sonniger Tag. Die Luft noch einmal lau. Fast wie im Frühjahr. Ich werde in den englischen Garten gehen. Mich von der Sonne wärmen lassen. Und am Abend gehe ich ins Tal. Zum Soller. Anna wird da sein. Und vielleicht der Blonde. Er wird mir eine Suppe zahlen und ein Zimmer zum Schlafen. Der Wirt Johann, der bin ich. Und beschäftigt bin ich als Kraftwagenfahrer bei der Firma Friedrich Fischer. So an die 8 Jahre werden es schon sein, dass ich für den Fischer arbeite. Ich hol die Milch von den Molkereien ab. Tag für Tag immer dieselbe Tour. Die Radlerin, die sehe ich fast jeden Tag auf der Straße von Germering nach München. Stets zur gleichen Zeit, da können Sie die Uhr danach stellen. Das Mädchen fährt immer allein. Noch nie habe ich jemanden bei ihr gesehen. In die Pedale ist die getreten. Alle Achtung. So auf 20 bis höchstens 25 hätte ich sie geschätzt. Genauer beschreiben kann ich sie allerdings nicht, habe ich sie doch nur spät abends und nur von hinten gesehen. Aber an dem Wolljäckchen, da habe ich sie gleich erkannt. Ein dunkelblaues Strickjäckchen, so ein Trachtenjäckchen. Am Dienstag, da bin ich wieder die Strecke gefahren und wieder ist mir das Mädchen begegnet. Kurz vor Germering, kurz vor der Abzweigung in die Staatsstraße. Etwa 100 Meter vor der Radlerin habe ich an diesem Tag noch jemand anderen gesehen. Von meiner Fahrtrichtung aus am linken Straßenrand ist einer im Wald hinter einem Baum gestanden. Sein Fahrrad ist im Graben gelegen. Plötzlich neigt sich der vom Baum weg in die Fahrtrichtung hinein. So als wolle er nach jemandem Ausschau halten. Genau in die Richtung, aus der die Radfahrerin gekommen ist. Ich habe mir noch gedacht, der schaut aus, als ob er auf jemanden lauern würde. Also ausgesehen hat's zumindest so. Ob der auf das Mädel wartet? Ich bin zu schnell an ihm vorbeigefahren, als dass ich ihn genauer beschreiben könnte. Eine Sportmütze hat er aufgehabt, da bin ich mir aber sicher. Kurz danach bin ich in die Staatsstraße eingebogen und bereits auf der Landsberger Straße hatte ich den ganzen Vorgang vergessen. Mir kam er erst jetzt wieder in den Sinn, nachdem Sie mich danach gefragt haben. Dienstags ist meistens ruhig. Die Leute müssen am anderen Tag zur Arbeit und außer den Stammgästen ist dann keiner in der Gaststätte. Samstag und Sonntag, da sind unsere Hauptgeschäftszeiten. Da haben wir dann auch den Gartenbetrieb geöffnet in den Sommermonaten. Da kommt auch der ein oder andere Feriengast aus Köln, Berlin oder einer anderen Stadt. Sie kommen mit der Bahn, bleiben ein paar Tage, besuchen München, die Hauptstadt der Bewegung. Manche kommen auch extra zum Oktoberfest angereist. Wie gesagt, dienstags ist meistens ruhig. Aber letzten Dienstag war es noch ruhiger als sonst. Mir war das ganz recht, komme wenigstens rechtzeitig nach Hause, habe ich mir gedacht. Ne? Ich war gerade dabei, die Tische abzuwischen. Die letzten Kärtler hatten das Lokal vor circa 10 Minuten verlassen, als gegen 11:45 dieser Mann die Gaststätte betritt. Ob er eine halbe haben möchte, habe ihn gefragt. Nur zugenickt hat er mir, ich habe die halbe eingeschenkt und an den Tisch gebracht. Der wird bestimmt auf den letzten Zug nach München warten, hab ich mir gedacht. Das hieß für mich noch eine weitere halbe Stunde. Die Beine taten mir weh nach dem langen Tag und ich hatte noch ein ganzes Stück mit dem Fahrrad zu fahren, ich zu Hause war und mich endlich in mein Bett legen konnte. Ja, ich fing an, die Zeitung auf dem Ofentisch durchzublättern. Den Gast konnte ich aus dem Augenwinkel heraussehen. Seltsam benommen hat er sich. Er hebt sich von seinem Platz, setzt das Glas an und trinkt im Stehen. Dann stellt er das Glas zurück, setzt sich auf seinen Stuhl, bleibt jedoch nur einen kurzen Augenblick sitzen, greift wieder nach dem Glas, steht von seinem Stuhl auf, trinkt. Diesmal bleibt er jedoch stehen, wechselt von einem Bein auf das andere, immer wieder, tritt auf der Stelle, dann schüttelt er sein Bein. Der vibrierte am ganzen Körper, diese Unruhe, die von ihm ausging. Fortwährend musste ich ihn ansehen. Die kräftige Nase, das Kinn, die Wangen glatt rasiert, Einen verkrusteten Kratzer konnte ich auf seiner Wange sehen. Ja, vermutlich vom Rasieren, habe ich noch gedacht. Die Stirn verdeckt durch eine Sportmütze, tief ins Gesicht gezogen. Ungewöhnlich war noch, dass er an so einem milden Abend einen Mantel getragen hat. Die Farbe bräunlich. Der Stoff vermutlich Loden ohne Gürtel, mehr Hänger mit glattem Rückenteil. Dazu bräunliche lange Hosen, so an die 30 Jahre dürfte er gewesen sein. Mittelgroße Statur, schlank, soweit ich das sehen konnte. Es war mir ja schon fast peinlich, wie ich ihn angestarrt habe. Diese Nervosität konnte ich mir einfach nicht erklären. Dann setzt er sich, scheint sich etwas zu beruhigen. Unvermittelt springt er wieder auf und verlässt ohne ein Wort die Gaststätte. Das Geld hat er neben dem Glas liegen lassen. Sie, 2 10-Pfennig-Stücke, ein 50-Pfennig-Stück und 2 einzelne Pfennige. Ich habe das Glas vom Tisch geräumt, die Stühle der Reihe nach auf die Tische gestellt, das Licht gelöscht, abgesperrt und bin dann nach Hause. Keinen einzigen Gedanken mehr habe ich an den Gast und sein seltsames Verhalten verschwendet. Der Vorfall kam mir erst wieder in den Sinn, als ich von dem Mädchen gehört habe. Gestern Abend gegen 22 Uhr war es gewesen. Ich hatte mich in den ersten Stock des Pfarrhauses begeben. Die Fenster wollte ich schließen, die nach Germering liegen. Es war ein milder Sommerabend, so habe ich es mir anders überlegt und die Fenster nicht gleich geschlossen. Auf die Fensterbank habe ich mich gelehnt und in die Nacht hinausgesehen. Von diesem Fenster aus kann man die Staatsstraße einsehen. An die 20 Autos habe ich gesehen. Nein, mitgezählt habe ich nicht, aber nach meiner Schätzung dürften es schon an die 20 gewesen sein. Lange bin ich nicht am Fenster gewesen. Gerade als ich es schließen wollte, da habe ich dieses Schreien gehört. Ein kräftiges Schreien und Stöhnen von einer Frauenstimme. Und gleich danach hat eben diese Stimme angefangen, ein Vaterunser zu beten. Ein Vaterunser, da bin ich mir sicher, konnte ich doch die Anfangsworte des Gebets klar und deutlich hören. Vater unser, der du bist im Himmel. Laut war sie, die Stimme. Und das Gebet war ja auch der Grund dafür, warum ich innehielt und hinausgelauscht habe in die Nacht. Danach habe ich nur noch Bruchstücke wahrgenommen. Geheiligt, dein Name. Die Stimme ist immer leiser geworden. Wille, geschehe. Bis es sich ganz verlor. Eine Zeit bin ich dann noch am Fenster stehen geblieben, hinausgelauscht, in die Nacht hab ich. Aber nichts mehr gehört. Nur den Verkehr auf der Staatsstraße. Sonst nichts. Daraufhin habe ich die Fenster geschlossen und bin hinunter ins Erdgeschoss. Am anderen Morgen in der Früh hab ich dann von dem Mord erfahren, noch vor der Frühmesse. Und da ist es mir wieder in den Sinn gekommen, das Schreien und Stöhnen und das Vaterunser. Der Herr Pfarrer hat gemeint, es sei meine Pflicht, zur Polizei zu gehen und zu erzählen, was ich gehört habe. Ich sei doch eine aufrechte Christin und könne so womöglich der armen Seele dieses Mädchens helfen, wenn ich dazu beitrage, den Schuldigen zu finden. Das ist auch der Grund, warum ich nun hier auf der Gendarmerie sitze und dies alles zu Protokoll gebe. Natürlich habe ich von dem Mord an der Hertha gehört. Gekannt habe ich die Hertha auch. Mit dem Bruder, dem Franz, war ich im gleichen Turnverein. Im Turnverein Eichenau. Bei den Turnen bin ich nicht mehr so aktiv, aber zum Stammtisch gehe ich noch regelmäßig, immer am Freitag. Ab und zu habe ich die Hertha auch gesehen. Eine rassige Schwarze war das. Die hätte ihm schon gefallen können. Das mit dem Mord, was mit der passiert ist, hat ja jeder gewusst. Wie ein Lauffeuer ist es durch die Gemeinde. Aufgehängt gehört so einer, der das tut. An seinem Sackel aufhängen, da ich den und den Belly ab. Zack. Kurzer Prozess. Ist schon schlimm. Kurz vor der Hochzeit, habe ich gehört, ist die gestanden. Mit einem von der SA soll sie gegangen sein. Auf dem Sportplatz, im Theater, im Café und in der Bar. In Paris, im Wiener Vater, trinkt man Coca-Cola, das ist klar. Sie hatte raue Hände, die drückt niemand gern. Vom Handkuss gar nicht zu reden. Ich werde bummeln gehen heute. Ein Lackgürtel kaufen, an schwarzen. Wie ihn die anderen Mädchen haben, die Mädchen aus der Stadt. Dienstag, 6. Oktober 1931. Nicht, dass ich etwas verlangt hätte, das nicht. Aber am Morgen, da hat es mir zugesteckt, der Blonde. Viel ist es nicht, aber für den schwarzen Gürtel und eine Brotzeit wird's reichen. Und am Abend gehe ich zum Soller. Mittwoch, 7. Oktober 1931. Am Nachbartisch wird er sitzen, zu mir herüberschauen, immerzu. Ich werde zurücklächeln. Und er wird mir zuprosten. Dann gehe ich zur Tür, drehe mich kurz davor um, lächle ihn an und gehe hinaus. Er wird von seinem Bier trinken, das Glas abstellen und nachkommen. Der Blonde an deinem Tisch, gehört er zu dir? Na, das ist nur ein Bekannter. Der verkehrt hier beim Soller. Dann könntest du dich ja an meinen Tisch setzen. Was meinst? Setz du dich zu uns rüber. Ist das den Leuten an deinem Tisch recht? Dem Hans ist es schon recht. Ich hätte mich schon an deinen Tisch gesetzt, aber der Hans meint, ich soll warten. Wenn ich dir gefalle, dann wirst du dich schon zu uns an den Tisch setzen. Sonst wird es nix. Ich geh jetzt rein. Warte nur ein bisschen und komm danach. Er wird tun, was ich von ihm verlangt hab. Warten. Bis 60 zählen. Wie es Kinder tun, wenn sie Verstecken spulen. Er wird an seinen Platz zurückgehen, sein Bier austrinken und während er trinkt, zu mir herübersehen. Er wird in seine Taschen greifen, das Geld für sein Bier abzählen und es neben das Glas legen. Er wird darüber kommen an unseren Tisch. Und dann... Ist es gestattet? Werden wir den ganzen Abend miteinander reden. Immerzu wird er mich anschauen. Wie heißt du eigentlich? Ich bin die Katharina. Die Katharina Hertel. Katharina. Aber du kannst Kathi zu mir sagen. Wie alle. Dann wird er mich fragen, ob er mich nach Hause begleiten darf. Ja. Ich hab nichts dagegen. Die Nacht wird sternenklar sein. Wir werden den Herbst bereits riechen. In der kalten Luft schmecken. Wir werden über den Viktualienmarkt gehen. Vorbei an den geschlossenen Ständen, die Mitzi und der Hans immer vor uns her. So, jetzt wird's Zeit. Verabschiedet's euch. Kimmst morgen wieder zum Soller? Oh nein. Zuerst habe ich es von meiner Mutter gehört. Die Schmidtlechner-Erna ist verschwunden. Seit Samstag ist sie nicht nach Hause gekommen. Überall suchen sie sie schon. Die Polizei sucht sogar mit Hunden nach ihr. Ich konnte es nicht glauben. Hatte ich doch die Erna in der Nacht von Samstag auf Sonntag noch getroffen. Ja, richtig, die Erna habe ich am Samstag noch gesehen. Ich bin mit ihr in derselben Straßenbahn nach Hause gefahren. So... Gegen 10:50 in der Nacht ist das gewesen. Mit meinem Mann war ich am Samstagabend in der Winzerer Bierhalle. Und wie wir in die Straßenbahn eingestiegen sind, da haben wir sie gesehen, die Erna. Außer mir, meinem Mann und der Erna war nur noch ein weiterer Herr in der Straßenbahn nach Milbertshofen. Das weiß ich genau. Ob ich den gekannt hab? Na. An der Endhaltestelle, da sind dann alle ausgestiegen. Der Herr. Der ist in die andere Richtung gegangen. Ja, das weiß ich genau. Gleich nach dem Aussteigen haben wir uns von der Erna verabschiedet. Mein Mann und ich, wir sind dann los, die Räder holen, und auf Höhe des aufgelassenen Milbertshofener Friedhofs sind wir dann der Erna wieder begegnet. Wir sind an ihr vorbeigefahren. Genau zu dem Zeitpunkt haben wir an einer Laterne ein Herrenfahrrad lehnen sehen. Zwei Männer sind abseits gestanden. Komisch ist mir das vorgekommen. Deshalb habe ich mich auch umgedreht und gesehen, wie einer die Erna angesprochen hat. Die Erna ist aber weitergegangen, ohne sich um die zwei zu kümmern. Wie alt die waren? So um die 30 dürften die gewesen sein. Aber festlegen kann ich mich da nicht. Bei den süddeutschen Bremsenwerken, direkt beim Limonadenkiosk, da habe ich mich dann noch einmal nach der Schmidt-Lechner umgesehen. Sie ging allein in Richtung der elterlichen Wohnung. Na, von den Männern war nichts mehr zu sehen. Sollte der Schmidt-Lechner Erna etwas geschehen sein, kann das nur auf der Höhe der Schutt- und Kiesgrube gleich hinter dem Bremsenwerk passiert sein. Da bin ich mir sicher. Den ganzen Tag wird das kaum erwarten können, mich wiederzusehen. Donnerstag, 8. Oktober 1931. Den ganzen Tag wird er mit seiner Zeit nichts Richtiges anzufangen wissen. Viel zu früh wird er da sein. Eine halbe Stunde vor der vereinbarten Zeit. Zu Fuß wird er die ganze Strecke bis ins Tal laufen. Du bist schon da? So früh? Nicht noch eher wird er da sein wollen. Hab dich noch gar nicht erwartet. Setz dich zu uns an den Tisch. Und wenn er endlich im Solle angekommen ist, wird er nicht lange nach mir suchen müssen. Auf der Wiesn war ich halt. Warst du auch schon draußen? Achterbahn bin ich gefahren. Und bei den Schiffschaukeln, da war ich auch. Geschaukelt bin ich. Bis hinauf in den Himmel. Noch ein bisschen und ich flieg hinein in die Wolken, hab ich gedacht. So leicht war mir. Geschaukelt wie damals, als ich beim Wallfahrten war mit meiner Patin. Er wird da sitzen und mich anschauen. Als kleines Kind. Immerzu. Im Dunkeln, ganz in der Früh sind wir aufgebrochen. Ohne ein Wort. Und ohne den Blick von mir zu wenden. Durch die Nacht sind wir gegangen. Bis hinüber zur Kirche. Aus dem Dunkel rein in die Kirche, die erleuchtet war mit lauter Kerzen. Als hätte sich der Himmel geöffnet. Als sei ich rein ins Paradies. So hell ist es gewesen. Am späten Abend werden wir aufbrechen. Und anschließend sind wir dann auf die Kirmes gegangen. Wir werden den gleichen Weg gehen wie gestern. Mit dem Kettenkarussell und der Schiffsschaukel habe ich fahren dürfen. Und die Stände. Nur diesmal? Von Stand zu Stand bin ich gegangen mit der Tante. Wird er den Arm um meine Taille legen? Von Anfang an? Nicht satt habe ich mich sehen können. Nicht entscheiden konnte ich mich, was schöner war an jenem Tag. Die Kerzen in der Kirche oder die Kirmes? Treffen wir uns morgen? Gleich mittags? Freitag, 9. Oktober 1931. Beim Kiosk an der Reichenbachbrücken werde ich auf ihn warten. Ich werde meinen grünen Mantel tragen. Mein blaues Kleid, den schwarzen Lackgürtel und den blauen Hut. Komm, wir fahren raus zu meinem Grundstück. Ich habe ein Blockhaus in Waldperlach. Mit der Straßenbahn werden wir zum Giesinger Bahnhof fahren und von dort weiter mit dem Zug Richtung Neubiberg. Wir werden in seinem Blockhaus sein, den ganzen Nachmittag. Nur er und ich. Hältst du mich auch für eine, die immer beim Soller mit den Herren auf die Zimmer geht? Wir werden in der Sonne sitzen, auf der Veranda. So eine bin ich nämlich nicht. Wie kommst du denn darauf? Er wird seinen Arm um mich legen und mich küssen. Allerdings verstehe ich nicht, warum du nicht bei deinen Verwandten in München schläfst. Ist es für dich nicht einfacher, dort unterzuschlüpfen, anstatt bei der Mietzi und dem Hans? Er wird mich küssen. Mein Mund. Mein Hals. Mein Nacken, Dann werden seine Hände über meine Schultern gleiten, hinab zu meiner Taille. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin noch nie mit jemandem auf dem Zimmer beim Solla. Hab noch nie mit jemandem geschlafen. Auf meiner Haut werde ich das Laken spüren. Glatt und gestärkt. Ganz nah wird er sich zu mir legen. Er wird tief einatmen. Seine Augen schließen. Mich fühlen. Riechen. Und ich werde da liegen. Still. Die ganze Zeit. Was machst du da? Ich hab sie in deiner Brieftasche gefunden. Das sind meine Bilder. Gib sie mir wieder. Der wir uns behalten? Als Erinnerung. Zieh dich an. Um 6 fährt der Zug. Das mit den Bildern ist nie geschehen. Das mit den Bildern ist nie geschehen. Das mit den Bildern ist nie geschehen. Das mit den Bildern ist nie geschehen. Das mit den Bildern ist nie geschehen. Kommst du noch mit zum Solla? Heute nicht mehr. Morgen? Ja, morgen sehen wir uns. Bestimmt. Ich komm zum Solla. Wart dort auf mich. Willst du es dir nicht noch einmal überlegen? Eine Suppen könnten wir beim Solla essen. Ich hab noch nichts gegessen. Nein, heute nicht. Für die Suppe. Als vermisst gemeldet wird seit dem 30.05.1934 Marlies Gürster, geborene Neumüller. Die 26-jährige Frau verließ am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr den Frisiersalon ihres Mannes und begab sich, laut dessen Angaben, auf einen Radausflug nach Starnberg. Sie wurde zuletzt von Passanten gesehen, als sie mit ihrem Fahrrad Richtung Starnberg unterwegs war. Die Vermisste wird wie folgt beschrieben. Circa 1,65 Meter groß, Gesicht rund, hohe Stirn, kleiner Mund, Zähne vollständig, untersetzte Figur, schwarze Haare, Bubikopf-Frisur. Sie trug zum angegebenen Zeitpunkt ein blau-weißes Dirndlkleid, weiße Söckchen, weiße Halbschuhe. Sie war unterwegs mit einem Damenfahrrad der Marke Victoria. Die Vermisste trug einen Ehering mit dem Datum 7.05.34, einen goldenen Armreif sowie eine goldfarbene Damenarmbanduhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeidirektion München, Nachrichtenstelle für Vermisste, Fernruf 4321, Nebenstelle 316. Am Mittwoch ist die Marlies gegen 10 zu mir in den Laden gekommen. Sie besucht mich häufiger morgens, seit sie nicht mehr arbeitet. Wir wollen gemeinsam den Salon in der Schleißheimer Straße führen. Ein eigener Frisiersalon war immer mein Traum gewesen. Und Marlies denkt wie ich. Wir haben den Laden erst vor kurzem übernommen. Und meine Frau will in ein paar Wochen nach dem Umzug mit mir gemeinsam dort arbeiten. Das war auch der Grund, warum sie ihre Büroarbeit aufgegeben hat. Wie sie am Mittwoch zu mir in den Laden kam, war sie etwas verärgert. Sie war wieder mit ihrem Vater aneinander geraten. Sie hätten sich darüber gestritten, wer das Licht im Keller nicht gelöscht hatte. Marlies vergisst häufiger, das Licht im Keller zu löschen, wenn sie etwas nach oben holt. Ich muss zugeben, ich habe ihr nicht richtig zugehört. Ich war mit meinen Gedanken woanders. Diese kleine Reiberei war auch der Grund, warum Marlies an diesem Morgen Richtung Starnberg fahren wollte. Ich habe mich so aufgeregt. Ich will ein bisschen raus, hat sie gesagt. Ich war nicht besonders froh darüber, dass sie alleine nach Starnberg rausfahren wollte. Aber meine Frau hat ihren Sturschädel und ließ sich nicht von ihrem Vorhaben abbringen. Ich bin eine erwachsene Frau. Werd bloß nicht wie mein Vater. Zwischen Tür und Angel hat sie sich noch einmal umgedreht. Ich bin froh, wenn wir endlich in unserer eigenen Wohnung sind. Gegen 7 wollte sie mich vom Laden abholen. Wenn das Wetter so schön bleibt, könnten wir heute Abend doch noch in einen Biergarten gehen. Was meinst du? 7 habe ich dann vergeblich auf sie gewartet. So gegen 20 vor 8 bin ich dann in die Wohnung ihrer Eltern. Ich hatte gehofft, sie wäre dort. War sie aber nicht. Als sie gegen 10 immer noch nicht zu Hause war, wussten wir nicht mehr, was wir tun sollten. Meine Schwiegereltern und ich waren in großer Sorge um sie. Gemeinsam mit meinem Schwiegervater bin ich dann auf die Polizeistation gegangen und habe eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, wo sie ist. Es muss ihr was passiert sein. Der Polizeibeamte auf der Wache hatte mich gefragt, ob meine Frau sich auch eventuell etwas angetan haben könnte. Ich kann mir das nicht vorstellen. Eine so lebenslustige Person wie die Malis kann sich doch nicht umbringen. Wir waren doch voller Pläne. Der Salon, die Wohnung, Reisen. Nach Italien wollten wir. Sie hat sich das schon immer gewünscht. Wir haben schon überall nach ihr gesucht. In meiner Verzweiflung habe ich mich sogar von meiner Schwiegermutter überreden lassen und bin mit ihr zu einer Hellseherin. Malis lacht mich aus, wenn sie davon erfährt. Die Hellseherin hat behauptet, meine Frau sei nach Südamerika ausgewandert und wohne dort in einem großen weißen Haus. Sie müsse aber um ihr Leben fürchten, da ein Zahnarzt ihr nicht wohlgesonnen sei. Sie sehen selbst, was für ein Unsinn das Ganze war. Aber in meiner Verzweiflung war ich sogar bereit, mich auf diesen Schmarrn einzulassen. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ein Mensch kann doch nicht einfach verschwinden. Sich in Luft auflösen. Bleibst du heute Abend allein? Lass die Kathi in Ruhe. Samstag, 10. Oktober 1931. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Gleich kommt er zur Tür rein. Ganz bestimmt. Darf ich die einladen, Kathi? Warum kommst du nicht? Auf Versuchen. Du hast es doch versprochen. Wenn du nicht kommst, muss ich mich doch von dem Blonden einladen lassen. Erst auf eine Suppe und dann auf ein Zimmer. Wo soll ich auch sonst hin? Sonntag, 11. Oktober 1931. Mich erkennen, auf mich zulaufen, seine Arme um mich legen und ich werde ihn festhalten, ihn nicht mehr loslassen. Er steigt aus. Ich hab's gewusst, er... Wer ist die Frau? In seinen Armen. Wieso küsst er sie? Unterkriegen lasse ich mich nicht. Ich bin in München. In der Stadt, um mein Glück zu machen. Und mein Glück, das werde ich schon machen. Da bin ich mir sicher. Mein Glück. Mit Albin, meinem Bruder im Beiwagen, bin ich auf der Landstraße hinaus Richtung Hohenschäftlarn. Wir hatten München hinter uns gelassen. Kaum Verkehr auf der Straße. Wir wollten uns treiben lassen, rausfahren, ohne festes Ziel. Irgendwo anhalten, Brotzeit machen, weiterfahren, die Landschaft genießen. Alle Zeit der Welt hatten wir. Von Hohenschäftlarn aus ging es hinaus, vorbei am Kloster, weiter Richtung Säge. Kurz vor dem Brunnenfischer bin ich von der Hauptstraße abgebogen, durch Wiesen und Felder hinab zum alten Mühlbach. Wir sind dann am Bachlauf entlang ein Stück flussaufwärts zur alten Brücke. Das ist die einzige Stelle, an der man sich direkt an den Abhang setzen kann. Nur dort ist der Blick frei auf das Ufer. Wir wollten das Motorrad abstellen, uns auf einer Decke in die Sonne legen. Thermoskanne, Brote, alles hatten wir mitgebracht. Danach wollten wir am Bach entlang weiterfahren, auf dem Rückweg Pilze und Brombeeren für die Mutter mitnehmen. Hatten wir versprochen. Ich habe das Motorrad abgestellt und bin ein Stück den Abhang hinunter Richtung Bach. Da habe ich ihn gesehen, den kleinen blauen Hut. Mehr eine Kappe. Dunkelblau mit hellblauer Verzierung. Die weißen Bänder trieben im Wasser. Die Kappe selbst hatte sich verfangen, ist hängen geblieben an einem angeschwemmten Stück Holz. Ich gehe näher ran, will es genauer sehen. Wie und ob ich es aus dem Wasser bergen soll, das auf der Strömung tanzende Hütchen, habe ich mich noch gefragt, konnte aber keinen geeigneten Einstieg finden. Deshalb wollte ich es weiter oben versuchen. Du siehst Gespenster, Johann. Ich habe mir die Hosenbeine hochgekrempelt, die Schuhe ausgezogen, bis zum Uferrand bin ich geklettert, hab mich nach vorn gebeugt. Geh, wo liegt eine im Wasser? Hier! Da habe ich sie gesehen. Jetzt komm schon her, Alvin. Du musst mich festhalten, das Ufer hier ist zu steil. Eingeklemmt lag sie unter einem Wurzelstock im Wasser. Und? Ja, was ist los? Was siehst denn? Nicht viel, eine Frau oder ein Mädchen. Sie muss auf dem Bauch liegen, zugedeckt mit Fichtenzweigen. Nur die Beine sind deutlich zu sehen und eine Hand. Komm los, Mi, vielleicht siege mehr. Ob wir bereit sind, der Polizei die Stelle zu zeigen? Ja, selbstverständlich. Jetzt? Sofort? Das Mädchen stand mit dem Rücken zum Gitter des Rondells. Es blickte in Richtung Sonnenstraße. Ich stand an der Straßenbahnhaltestelle. Ich bin erst seit 8 Tagen in München. Zuerst ist es mir gar nicht aufgefallen. Erst als ich ihre Stimme gehört habe, wurde ich aufmerksam und blickte hinüber. Ich gehe nicht mit. Das Mädchen war klein, ein wenig rundlich. 16, vielleicht auch 18 Jahre alt. Es trug einen grünen Mantel. Ich möchte nicht. Ja, das ist der Mantel. Den hat sie getragen. Ich erkenne ihn wieder. Ob das ihr Hut ist, das kann ich mit letzter Sicherheit nicht sagen. Ich bin fremd. Ich kenne mich nirgends aus. Der Mann? Der hat sich ein wenig zu ihr hinabgebeugt, auf sie eingeredet. Nein, verstanden habe ich nichts. Wie alt er war? Ich schätze 25 Jahre alt. Vielleicht jünger. Er war gekleidet wie ein Chauffeur. Kurze Hosen, dunkle Strümpfe und eine lederne Jacke. So eine, wie die Kraftfahrer sie tragen. Als die Straßenbahn kam, bin ich eingestiegen. Dabei habe ich mich noch einmal umgedreht. Das Mädchen hatte sich eingehängt am Arm des Mannes. Beide gingen in Richtung Krankenhausanlagen. Dann habe ich sie aus den Augen verloren. Was ich so am liebsten mache, und mit dem Radl fahre ich am liebsten rum. Landschaft schaue ich mir an, die Frauen natürlich. Ich wäre doch kein Mann, wenn ich mir die nicht anschauen würde. Wenn ich lang nicht draußen war, dann halte ich nicht mehr aus. Dann muss ich raus. Ich fahre mit dem Radl umher und schaue mir die Weiber an. Besonders gefallen mir die Schwarzhaarigen. Und wenn es da noch einen fetten Arsch hat. Was dran sein muss schon an der, sodass man was in der Hand hat. Die machen das doch extra so. Die ziehen sich da beim Radfahren extra so an, dass ihnen die Röcke nach oben rutschen und da jeder die Unterwäsche sehen kann. Glaub's mir, die wollen, dass man es fest anpackt. Denen er gefällt das. Ein bisschen Angst müssen sie haben, ne? Erst dann macht das Ganze richtig Spaß. Das können sie mir schon glauben. Warum zeigen sie mir das Foto? Ich hab das Mädchen noch nie gesehen. Was heißt ja, eine Frau hat mich mit dem Mädchen zusammen gesehen? Es kann schon sein, dass ich sie einmal gesehen habe. Lassen Sie mir das Foto nochmal anschauen. Wie heißt sie, sagen Sie? Hertel? Ich kann mich nicht erinnern. Ja, es kann schon sein, dass ich einmal auf dem Oktoberfest ein Mädchen kennengelernt habe, die so oder so ähnlich ausgeschaut hat. Wie soll die mit Vornamen heißen? Kathi. Auf der Wiesn kann man immer ein Mädchen kennenlernen. Kann schon sein, dass ich einmal eine Kathi auf der Wiesn kennengelernt habe. Ja, ich gebe zu, dass ich das Mädchen gekannt habe, dass ich sie auf dem Oktoberfest getroffen habe. Und beim Karussell ist sie gestanden. Angelacht hat sie mich. Ich habe ihr anscheinend gefallen, dann bin ich zu ihr hin und habe sie angesprochen. Der Geisterbahn habe ich auch meinen Arm um sie gelegt, sie hatte nichts dagegen. Hat gleich mitgemacht, sie war überhaupt recht willig. Nach einer Zeit habe ich sie dann gefragt, ob sie an der Natur interessiert ist, ob sie mit mir rausfahren würde, raus aus München. Beim Spazierengehen hat sie dann mit mir schmusen wollen. Ich habe halt mitgemacht, weil sie doch mausen wollte. Mit ihr verkehren wollte ich, deshalb sind wir auch weiter raus. Da ist doch nichts dabei. Das Mädel hat schon gewusst, was ich von ihr wollte, sonst wäre sie ja nicht mit. Ja, ich hab sie schon ein bisschen heftiger angepackt. Ihr hat das schon gefallen, sie hat mitgemacht beim Vögeln. Danach werde ich sie wieder nach München zurückgebracht haben. Was soll ich denn noch anders mit ihr gemacht haben? Was soll das? Die Zeitungsartikel habe ich nur aufgehoben, weil ich das Mädchen doch gekannt habe. Und dann liest man am anderen Tag, dass es tot ist, hebt man sich solche Sachen auf. Ist doch ganz natürlich. Warum ich mich nicht gemeldet habe, weiß ich doch nicht mehr. Hab halt Angst gehabt, dass sie mir das dann anhängen. Was soll das sein? Ich kann nicht erkennen, was das ist. Woher haben sie das? Was soll das? Die Vulva. Bei lebendigem Leib herausgeschnitten. Das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Sie war tot. Hören Sie mich, sie war tot. Sagen Sie, helfen Sie mir, wenn ich Ihnen alles sage. Ich weiß nicht. Es ist der Trieb in mir. Ich kann nichts dagegen machen. Helfen Sie mir. Hingeschmissen habe ich sie und die Hosen habe ich ihr heruntergerissen. Mit der Hand habe ich sie am Hals gepackt. Gewehrt hat sie sich schon, aber die wollte es doch so. Danach hat sie sie nicht mehr gerührt. Da gelegen ist sie und nicht mehr gerührt hat sie sich. Ich habe wahrscheinlich die Hand zu fest an ihrer Gurgel gehabt. Das war die erste, die mir unter der Hand geblieben ist. Das, was danach gekommen ist, kann ich mich nicht mehr erinnern. Wegräumen wollte ich sie, dass keiner sie findet. Da war so ein Altwasser. Die Hände und die Füße habe ich ihr zusammengebunden. Reingeworfen habe ich sie da. Da bin ich nach München zurück. Woher ich den Draht hatte? Den Draht hatte ich in der Tasche. Warum ich mir den in die Tasche gesteckt habe, das weiß ich nicht mehr. Was ich noch alles mit ihr gemacht habe, ehe ich sie ins Wasser schmiss, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Nur, dass ich ganz auseinander war. Geschämt habe ich mich ein wenig. Weil sie mir doch unter der Hand geblieben ist. Aber nach einiger Zeit, da wollte ich das wieder haben. Darum habe ich ja auch die Britschen rausgeschnitten und mitgenommen. Weil ich es wieder haben wollte. das Gefühl. Kalteis. Hörspiel nach dem Roman von Andrea Maria Schenkel. Es sprachen Kalteis, Ulrich Nöten, Kati, Laura Mehr. In weiteren Rollen Franziska Ball, Barbara Bauer, Tjark Bernau, Markus Brandl, Luise Deschauer, Alexander Duda, Julia Eder, Gundi Ellert, Florian Fischer, Michael Habeck, Leopold Hornung, Stella Jürgensen, Luise Kinseer, Monika Manz, Philipp Moog, Cornelia Pollack, Maria Peschek, Anna Riedel, Linda Maria Schenkel, Desiree Sium, Annette Spola, Michael Stacheder, Andrea Maria Wildner. Musik: Martina Eisenreich. Technische Realisation: Jochen Schäfter, Dominik Blech, Monika Folger, Sabine Kaufmann und Angelika Körber. Regieassistenz: Kirsten Böttcher und Wolfgang Sesko. Bearbeitung und Regie: Norbert Schäfer. Produktion: Norddeutscher Rundfunk 2008. Redaktion: Susanne Hoffmann.